Des höchsten Glanz erfüllt, wird in keine Nacht verhüllt, wird in keine Nacht verhüllt. Was des höchsten Glanz erfüllt, wird in keine Nacht verhüllt, wird in des höchsten Heiliges Wiese, sich zur Wohnung auserlesen, wird in keine Nacht verhüllt, was des höchsten Glanz erfüllt, was des höchsten Heiliges Wesen sich zur Wohnung auserlesen, zur Wohnung auserlesen. Des höchsten Glanz erfüllt, wird in keine Nacht verhüllt, wird in keine Nacht verhüllt, was des höchsten Glanz erfüllt.